2. Sprachschatten. 2. A. Hören Sie genau zu. Gestern bin ich um 7 aufgestanden. Aha, du bist um 7 aufgestanden. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ach, Sie haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Am Montag bin ich spazieren gegangen. Du bist spazieren gegangen.